Was ist die Aufgabe Ihres Buches? Wird uns da einfach ein ausführlicher historischer Abriss präsentiert oder geht es auch darüber hinaus? Nun, das Buch erfüllt zwei Funktionen. Es ist einerseits ein Handbuch, was den Landtag aus verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Facetten in den Blick nimmt. Dann ist es aber auch ein problemorientiertes Buch, was sich bemüht, eine Frage zu beantworten. Und zwar die Frage, inwiefern auch in einer Zeit, die in unserer Erinnerung, in unserer Wahrnehmung noch sehr stark mit dem Thema Krise verbunden wird, der Weimarer Republik, wie in dieser Zeit auch Dinge funktionieren konnte, Alltag stattfinden konnte, wie die Menschen in dieser Zeit gelebt haben und sich nicht unbedingt immer mit Problemen konfrontiert sind, sondern schlicht und ergreifend ihre Arbeit gemacht haben, ihren Mann gestanden haben. Vielleicht sollten wir erstmal darüber reden, worüber wir eigentlich reden, denn wenn wir heute vom Thüringer Landtag reden, dann meinen wir in der Regel ein Gebäude in Erfurt, in dem seit Jahrzehnten demokratisch gewählte Volksvertreter sitzen, die über den politischen Fahrplan für eines von 16 deutschen Bundesländern, nämlich Thüringen, bestimmen. Das war ja nun damals in der Zeit zwischen 1919 und 1933 sicher alles noch ein bisschen anders, oder? Definitiv. Es waren mehr Länder als heute, andere Länder. Es waren zum Teil riesengroße Länder wie Preußen, aber auch kleine Zwergstaaten. Die Hansestädte wie heute mit Lübeck noch dazu, aber auch kleine Fetzen, von denen man kaum noch etwas weiß, wie Schaumburg-Lippe. Also ganz andere Länder, ganz andere Verhältnisse. Und von eben diesem habe ich eins gewählt, Thüringen. Und über dessen Landtag sprechen wir. Das Besondere zu dieser Zeit war außerdem Thüringen, denn das gab es erst in der Form seit 1920. Vorher hat es auch aus 7 verschiedenen der kleinsten Kleinstaaten, Sachsen-Weimar, Sachsen-Altenburg, Schwarzburg-Rudolstadt etc. bestanden. Und dieses Land war gerade erst frisch gegründet worden und hat sich daher in dieser besonders brisanten Zeit auch einer zusätzlichen Herausforderung gegenüber gesehen, nämlich dieses neu gegründete Land auch erst einmal zusammenzuschweißen und aufzubauen. Wie kam es dann überhaupt zur Gründung des Thüringer Landtags? Also mit der Gründung Thüringen muss ja jetzt nicht unbedingt einhergehen, dass da ein Landtag gegründet wird. Wie kamen die Leute dann auf die Idee, so einen Landtag zu machen und nicht irgendein anderes Parlament? Dies war vorgegeben. Dort hatte man keine freie Wahl. Dies war durch die Reichsverfassung vorgegeben. Die Länder mussten ebenfalls ein vom Volk gewähltes Parlament einsetzen. Und so kam es eben, dass auch Thüringen sich einen Landtag gegeben hat. Es gab auch zu der Zeit alternative Diskussionen. Die Rätedemokratie nach sowjetischem Vorbild war ein gängiges Modell. Und dies hat man tatsächlich auch im Einzelnen, im Kleinen versucht durchzusetzen. Gotha ist also ein schillerndes Beispiel, wo es wirklich von links eine große Strömung gab, die es versucht hat, in der Realität auch teilweise mit Gewalt durchzusetzen, die dann aber auch gezwungen worden, eben durch die Obrigkeit, durch die Masse, der sie gegenüberstanden, sprich durch das Reich, sich in die allgemeine Fahrtlinie in Richtung einer parlamentarischen Demokratie, wie wir sie auch heute kennen, zu bewegen. Daher gab es viele alternative Denkmöglichkeiten, aber in der Praxis musste man diesen vorgegebenen Rahmen, ein Parlament vom Volk gewählt, ausfüllen. Und so kam eben der Thüringer Landtag damals in Weimar zustande. Wenn wir mal den Vergleich noch ein bisschen weiterziehen von heute zu damals, was ist denn noch alles anders? Sicherlich die Legislaturperiode und noch andere Dinge. Was gibt es da so für Unterschiede und für Gemeinsamkeiten? Ein wichtiger Unterschied ist, dass die Länder damals eine andere Rolle gespielt haben. Dazu müssen wir noch etwas weiter zurückschauen. Deutschland, das Deutsche Reich, wurde 1871 gegründet aus auch wieder kleineren Staaten, die zur damaligen Zeit selbst souverän waren, selbst Verträge mit Frankreich, England, Amerika abgeschlossen haben, sich dann zusammengeschlossen haben. Internationale Verträge und so weiter konnten dann nur noch vom Reich ausgehandelt werden, aber die Länder waren immer noch souverän. Das heißt, das Deutsche Reich war ein Staatenbund, kein Bundesstaat, wie wir heute sind. Dann kam die Weimarer Zeit, zu der Zeit wurden die Länder weitgehend entmachtet und Deutschland war beinahe ein Zentralstaat, so wie Frankreich, und die Länder waren nur Verwaltungseinheiten. Sie hatten nur geringen Gestaltungsspielraum, der aber trotzdem wichtig war, zum Beispiel in der Schulpolitik oder in anderen Dingen. Und heute wiederum haben wir so einen Mittelweg dazwischen beschritten. Die Länder sind nicht so mächtig wie im Kaiserreich, aber auch nicht beinahe entmachtet wie in der Weimarer Republik. Dies ist also ein fundamentaler Unterschied. Wenn wir nun auf den Landtag schauen, der hatte einerseits vielleicht tatsächlich etwas weniger gewichtige Aufgaben wie heute, aber trotzdem waren noch da sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Wie gesagt, die Schulpolitik ist ja heute noch ein Thema, was jeden betrifft, wo jeder sich eine Meinung zu bildet. Also die Streitigkeiten, die politischen Themen waren doch ähnlich brisant wie heute. Sie gingen sogar noch etwas weiter, weil so direkt nach einem verlorenen Krieg und man wusste ja auch noch so gar nicht so richtig, Demokratie, relativ neue Ideen, Idee, setze ich das jetzt durch? Es wurde noch viel offener drüber diskutiert. Rätedemokratie war eine linke Alternative, Diktatur oder Rückkehr zur Monarchie auf der anderen Seite. Also darüber wurde auch viel offener, viel radikaler debattiert. Sie haben in Ihrem Buch häufiger die Begriffe Lager und Lagerpolarisierung gebraucht. Und mir fiel es beim Lesen immer ein bisschen schwer, die Begriffe Lager und Partei auseinanderzuhalten. Gibt es da Unterschiede oder meinen die das Gleiche? Das eine ist ein Begriff, der auf dem anderen aufbaut. Parteien kennen wir ja auch heute. Das Parteienspektrum hat sich in letzter Zeit ja auch etwas weiter aufgespalten. Früher wusste man, es gab irgendwie so drei Parteien, dann gab es mit den Grünen vier und die konnte man auch schon so ein bisschen einteilen in links und rechts, wusste aber auch, dass die Grenzen fließend sind. Und heute haben wir insgesamt, wir reden mittlerweile von sechs oder von mehr Parteien, haben aber auch so eine Vorstellung, wer eher auf der linken Seite ist, wer eher auf der rechten, und dann gibt es da auch noch die Mitte. Damals war es einerseits ähnlich, auch viele Parteien, und die konnte man also halbwegs einem Links-Rechts-Schema zuordnen. Und in der Mitte gab es das Zentrum, das war die Partei der Katholiken, die eben hauptsächlich darauf basierte, dass sie von allem, also auf dem Moment der Kommission, dass sie von allen Katholiken gewählt und unterstützt wurde. Und die ragte so in beide Flügel hinein. Die hatte einen linken Flügel, einen rechten Flügel, Arbeiterinteressen, Adlige, monarchische Interessen etc. In Thüringen nun, im damaligen Thüringen, gab es so gut wie keine Katholiken. Was heute so katholisch geprägt ist, Eichsfeld, Erfurt, gehörte noch zu Preußen. Ein rein protestantisches Land, und so hatten wir diese Mittelpartei nicht. Das heißt, wir hatten im Wesentlichen fast nur linke Parteien und fast nur rechte Parteien, die dann genau aufeinander prallten. Und die waren auch nicht besonders kooperativ miteinander. Die haben entweder nur mit ihrem Lager kooperiert, Sozialdemokraten, wenn überhaupt nur mit Kommunisten, und wiederum die Bürgerlichen auf der anderen Seite auch nur untereinander. Und deshalb spreche ich immer von diesen Lagern, weil sich diese Blöcke immer gegenüberstanden. Die haben zwar viel miteinander verhandelt und manche Dinge dann doch irgendwie auf den Weg gebracht, aber in der Regel war die Regierung entweder straff links oder straff rechtsbürgerlich geprägt, was dann auf der rechten Seite auch die Nazis mit einschlossen und eben auf der linken auch die Kommunisten. Und deshalb spielt in Thüringen dieses Lagerdenken eine Rolle. Und mit Polarisierung meine ich aber, dass die in der Mitte aufeinander prallten und auch stärker zusammengehalten haben, dass wirklich zwei Blöcke waren und nicht sechs verschiedene Parteien. Aber ist denn diese Entwicklung, die ja dann irgendwie uns allen vorschwebt, wenn wir an 1933 denken, was ja quasi im Titel Ihres Buches sozusagen der Endpunkt ist, den Sie festsetzen in Ihrer Betrachtung, dann ist ja irgendwie klar, das läuft auf Nationalsozialismus, auf Diktatur hinaus. Ist denn an der Zusammensetzung im Thüringer Landtag zu dieser Zeit diese Entwicklung tatsächlich auch schon erkennbar und nachvollziehbar? Zum einen muss man die Frage mit Ja beantworten, denn Entwicklungen, die dann im Reich zum besagten, bekannten Endpunkt geführt haben, wurden in Thüringen auch mitvollzogen, teilweise vorausgenommen. Es sind aber auch andere Entwicklungen erkennbar. Und das ist also ein grundsätzliches Problem der Geschichte. Diese sogenannten Zäsuren, die tiefen Einschnitte, die man immer so gern markiert, 1918, 33, 45, 89, das sind gewissermaßen Hilfswerkzeuge, die uns Menschen, Historikern, Bürgern, Schülern ermöglichen, die Geschichte zu ordnen. Aber es sind eben nur Hilfskonstruktionen. Es gibt immer Entwicklungen, die quer dazu liegen, die diese Zäsuren durchstoßen, aufweichen. Und so ist es auch mit 1933. Einerseits war es nämlich so, in Thüringen ist natürlich auch 1933 das Land gleichgeschaltet worden. Die Nazis sind aber sogar ein halbes Jahr früher dort an die Macht gekommen, an die Macht gewählt worden und haben eine Mehrheitsregierung gebildet, nämlich im Juli 1932. An der Regierung beteiligt waren sie sogar schon seit 1930. Reichsweit zum ersten Mal in einem deutschen Land war dies in Thüringen der Fall. Und so könnte man sagen, Thüringen hat das ja sogar vorweggenommen. Es war ja sogar noch viel brauner. Dann kann man aber auch wieder sagen, dadurch, dass die Nazis so früh an die Macht gekommen waren, konnten wir in den weiteren Wahlen, es gab noch Kommunalwahlen nach 1932, sehen, wie denn eigentlich so die Stimmung war unter den Nazis, während diese schon regierten. Und dort zeigt sich, dass so die braune Welle, die braune Wahlerfolgswelle schon wieder am Abflauen war und sich Niederlagen abzeichneten, dass der Wählerzuspruch für Hitler schon wieder zurückging. Und dies führt zu dem Punkt, dass in der Geschichte eben auch viel der Zufall eine Rolle spielt. Diese Nazi-Regierung in Thüringen, die hat schon wieder an Boden verloren. Der Koalitionspartner, sie konnten nicht allein regieren, der Landbund hat sich auch schon wieder abgewendet von den Nazis, es gab Konflikte. Und meine These, über die man aber auch diskutieren kann, ist, dass eigentlich die Machtergreifung im Reich, Hitlers Ernennung zum Reichskanzler, auch die thüringische Regierung noch gerettet hat, quasi in das Dritte Reich. Ansonsten hätte es möglicherweise auch zum Bruch dieser Koalition und zur Abwahl der Nazi-Regierung kommen können. Der Zufall spielt immer eine Rolle. Sehen Sie da bei den Anfängen dieser Entwicklung vielleicht auch Parallelen zur heutigen Situation mit der AfD, die jetzt immer häufiger in Landtagsparlamente, Landesparlamente in Deutschland einzieht? Mit Parallelen ist das immer so eine Sache. Ich bemühe mich sehr darum, auch Parallelen zu zeichnen, aber auch darum, Unterschiede klarzumachen. Und immer, wenn ich heutige Entwicklung sehe, erinnere ich mich an früher und ziehe Vergleiche. Aber die Unterschiede sind doch sehr, sehr deutlich. In jedem Fall, wir haben in letzter Zeit mehrere Parteien in Parlamente einziehen und eben auch wieder verschwinden sehen. Wir haben Erfolge gesehen, die vor 10 Jahren noch nicht denkbar waren. Parteien, die jetzt auch an der Macht sind in einzelnen Ländern. Und dann kann man auch immer wieder spekulieren, dass diese Parteien wieder verschwinden. Und dann sehen wir jetzt die AfD, die auch Erfolge hat, deutliche Erfolge hat in vielen Ländern, aber trotzdem ja auch noch sehr, sehr stark im Flusse ist. Es fällt noch nicht leicht vorherzusagen, wo sie sich hinentwickelt, aber sie hat sich vielleicht schon fester gesetzt als beispielsweise die Piraten. Und die Parallelen zu damals zu denen sind sehr, sehr, sehr schwer, denn die politische Einordnung der AfD, den einen fällt sie leicht, den anderen fällt sie schwer. In den einzelnen Ländern ist die AfD auch anders einzuschätzen als in anderen Ländern. Und deshalb kann ich diese Frage nicht so direkt beantworten. Wie gesagt, die Nationalsozialisten damals, von denen haben wir ja vorher gesprochen, ohne jetzt den direkten Vergleich zu ziehen, die wurden ja auch ganz unterschiedlich eingeschätzt. Viele haben auch gesagt, die verschwinden morgen wieder. Andere haben gesagt, das ist die kommende Partei. Und dann hat sie sich doch überall festgesetzt. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, also solange ich auf dieser Welt bin und lebe und das politische Geschehen, das gerade in der Lebensphase, in der ich lebe, aktuell ist, verfolge, solange gibt es eigentlich relativ konstant die gleichen Parteien, die irgendwie an der Macht sind oder in den Medien sind, und es gibt da relativ wenig Wechsel und Änderungen. Und als ich mir dann mal so eine Übersicht angeschaut habe zum Thüringer Landtag der damaligen Zeit, habe ich gesehen, es gibt relativ viele Parteien, die wieder reinkommen, die wieder rausgehen, die sich zusammenschließen zu neuen Bündnissen, zu neuen Parteien und dann doch wieder auseinandergehen und wieder einzeln kandidieren. Warum gab es da diese Wechselbewegung und warum ist das heute konstanter? Ob das heute konstanter ist, dazu werde ich gleich noch was sagen. Das möchte ich nämlich auch in Frage stellen. Aber da sehe ich so eine historische Wellenbewegung, die aber auch wieder aus dem Kaiserreich herkommt. Zu der damaligen Zeit, wir reden wieder so von 1871 bis 1918, dort wurde die Parteizugehörigkeit, das, was man gewählt hat, aber auch die Stabilität dieser Parteien in den Parlamenten ganz stark durch das bestimmt, was wir Historiker Milieu nennen. Das heißt, der Mensch wurde von Beginn an in ein bestimmtes Milieu hineingeboren, Sozialdemokrat, Katholik, Bürgerlicher. In diesem Milieu durch die Eltern, die Medien, Vereine, Schule, Bildung, Freunde sozialisiert und war dann auch sehr, sehr stark an eine Partei gebunden, sodass wir relativ stabile Wahlergebnisse in dieser Zeit haben oder zumindest immer die gleichen Parteien mit unterschiedlichem Erfolg in den Parlamenten vertreten. Diese Milieus haben also in hohem Maße das Parteienspektrum im Kaiserreich bestimmt. Diese Milieus befanden sich aber nach dem Ersten Weltkrieg in Auflösung. Ein Beispiel ist der Thüringer Wald. Dort waren die Sozialdemokraten immer stark, weil es dort viel Heimgewerbe war. Kleingewerbe bedeutet sozialdemokratische Wähler. Aber Heimgewerbe heißt auch, ich arbeite zu Hause, ich habe keine Vereinsstrukturen, die mich irgendwie so bestärken in dem, was ich mache. Und daher war die Partei dort auch weniger stark verwurzelt. Das heißt, als es diesen Leuten wirtschaftlich schlechter ging, suchten sie sich eine neue politische Heimat. Und dort haben wir dann auch sehr frühe NS-Erfolge. Während wiederum die Arbeiter in Ostthüringen, wo es ganz feste Partei-, Vereins-, Milieustrukturen gab, den Wählern die Treue hielten. Und dort sehen wir halt, dass sich in vielen Gebieten die Milieus auflösten und damit auch die Parteien zersplitterten. Neue Parteien kamen an die Macht oder hatten Wahlerfolge. Die Bürgerlichen haben vorher Weltanschauungsparteien gewählt, jetzt plötzlich haben wirtschaftliche Interessen eine größere Rolle gespielt, dann wählten sie Gewerbeparteien. Die Mittelständler wählten ihre Partei, die Bauern wählten ihre Partei, dadurch zersplitterte sich das bürgerliche Spektrum. Und dies war eine Möglichkeit, die auch wieder dazu führte, oder mit der man erklären kann, warum Hitler dann an die Macht kam. Denn seine Partei, die NSDAP, hat sich als eine Sammelpartei des Protests präsentiert und hat dann wieder diese zersplitterten Stimmen in sich aufgefangen und konnte dann diesen Machtblock aufbauen, aus dem sie an die Macht kam. Dort sieht man also so eine erste Welle von stabilen Parteien über zersplitterte Parteien wieder zu einer Sammlung. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war man ja relativ ernüchtert und dann haben sich wieder relativ feste große Volksparteien auch noch so eine Anfangsphase herausgebildet. Und jetzt gerade sind wir in einer Zeit, wo es uns nicht direkt schlecht geht, wo es uns wirtschaftlich gut geht, aber politisch ist doch viel Unzufriedenheit da und dort suchen auch viel mehr Menschen jetzt wieder eine neue Heimat. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass jetzt auch gerade das Parteienspektrum sich sehr, sehr stark am Umstrukturieren ist. Neue Parteien kommen dazu, alte können nicht mehr in die Mehrheit gelangen und so sehe ich uns gerade wieder auf einer anderen Position in dieser Wellenbewegung, die ich zeichnen wollte. Dann gehen wir mal wieder von heute zurück auf damals und Sie haben vorhin schon gesagt, dass es relativ konstant zwei Lager gab, zwei Blöcke, die sich relativ strikt gegenüberstanden. Wie war denn die Diskussionskultur damals im Hohen Haus? Hat man sich da vertragen und versucht, einigermaßen konstruktiv zusammenzuarbeiten, oder hat man sich dann auch häufiger mal angeschrien? Also die Diskussionskultur war ähnlich wie in heutigen Parlamenten schon mal sehr unterschiedlich zwischen dem Plenum, wo die großen Reden gehalten wurden, auch vor der Öffentlichkeit, und den Hinterzimmern, den Ausschüssen, wo die Sacharbeit geleistet wurde, wo es um Inhalte, noch stärker um Inhalte ging und wo auch nicht mal jeder zugeschaut hat, wenn ich vielleicht mal ein kleines Zugeständnis gemacht habe. So, dieser Unterschied damals auch schon bestanden. Und da muss man sagen, die Stimmung damals war natürlich gereizter. Die Sprache war auch eine andere. Man hat einerseits altertümliche Begriffe gemacht, Dulump oder als hier solche Sachen, das ist eine Schiebung, was uns so ein bisschen ja harmlos, zahnlos vorkommt, was aber in damaliger Zeit schon relativ heftige Sprache war. Das, dann sind Debatten natürlich auch sehr, sehr leidenschaftlich geworden. Die Sozialdemokraten hatten auch, wie soll ich sagen, einen etwas anderen Biss als heute, gerade die Thüringer Sozialdemokraten, die auf dem linken Flügel standen. Und da müssen wir uns auch noch die radikalen Parteien dazu denken, die Kommunisten und die Nationalsozialisten, die zumindest im Plenum ja gar kein Interesse an einer sachlichen Diskussion hatten, sondern ohnehin nur das Publikum adressiert haben. Dann gab es hitzige Diskussionen, dann ist man auch schon mal vom Stuhl aufgesprungen. Und ganz, ganz vereinzelt, das betone ich, weil das war auch für die damalige Zeit nicht typisch, gab es sogar Prügeleien. Sie haben vorhin schon mal gesagt, dass natürlich sowas wie Bildungspolitik oder so immer ein fortwährendes Thema ist, egal in welcher Zeitepoche man sich befindet. Was waren denn aber noch andere weitere zentrale Themen dieser Zeit, die im Landtag in Thüringen debattiert wurden? Nun, eine große Rolle war, wie ich schon angedeutet hatte, die Gründung des Landes Thüringen. Denn ein Land ist ja nicht nur dadurch gegründet, dass wir sagen, so, wir gehören ab heute zusammen, sondern wir müssen auch gemeinsame Strukturen aufbauen, Verwaltungsstrukturen. Und dort gab es auch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Die Sozialdemokraten hatten so basisdemokratische Ideen, dass die Kommunen also von unten regiert wurden, viel Mitbestimmung hatten, und die Bürgerlichen eher so direktoriale Ideen mit starken Bürgermeistern, die ja von oben das regiert haben. Und das war auch ein Thema, was umstritten wurde, wo es Reformen in die eine Richtung, Reformen in die andere Richtung gab. Schule hatte ich schon angedeutet. Damals war man als heute, war man der Meinung, dass politische Teilhabe, Macht auch irgendwo von Bildung abhängt. Bildung muss breiten Schichten zugestanden werden, damit breite Schichten mitregieren können. Und andere haben sich dagegen gewehrt. Das waren die zentralen Inhalte damals in Thüringen. Wir können jetzt nicht alles durchgehen. Ihr Buch hat knapp 500 Seiten Fließtext, das schaffen wir jetzt natürlich nicht, aber vielleicht können wir trotzdem mal einen Querschnitt versuchen. Was waren denn die größten Fortschritte oder legislativen Initiativen, die durch den Landtag gebracht wurden, und was waren vielleicht auch große Skandale der damaligen Zeit im Thüringer Landtag? Die größten Erfolge waren, wie auch schon eben gesagt, dass man es geschafft hat, in diesen knapp 13, 14 Jahren der Weimarer Republik diese Landesgründung auch wirklich zu einem Abschluss zu bringen. Und das eben trotz der krisenhaften Zeit, trotz der Weltwirtschaftskrise, trotz dieser Nachkriegssituation, und das, obwohl eben der politische Wind mal von links und mal von rechts kam und häufiger in Zusammenstößen gipfelte. Dass das gelungen ist und wir dort einen stabilen Aufbau sehen konnten, auf dem dann auch nach 45 wieder aufgebaut und angeknüpft werden konnte. Das ist so als der große Erfolg, den man in meinen Augen werten kann. Auch, dass teilweise die politischen Verhältnisse trotz dieser frühen NS-Mitbestimmung noch stabiler, lange Zeit stabiler blieben bis 1932, als beispielsweise im Reichstag, der schon ab 1930 nicht mehr konstruktiv arbeiten konnten, weil Kommunisten und Nationalsozialisten eine sogenannte negative Mehrheit gebildet haben, also zusammen jedes Gesetz zu Fall bringen konnten, ohne selbst positive Vorschläge zu machen. Thüringen dagegen blieb noch bis 1932 stabil, hat 1932 noch seinen letzten Haushalt verabschiedet. Der Haushalt, der Finanzplan ist ja immer so das Königsrecht des Parlaments, also hier haben wir wirklich das thüringische Parlament in seiner Paradedisziplin bis fast zum Ende erfolgreich gesehen. Die großen Skandale sind dagegen der Wechsel von der ersten Phase bis 1923, wo das Land von einer linken Mehrheit regiert wurde, die eben versucht hat, diese basisdemokratischen Ideen umzusetzen, und dann der Machtwende zugunsten der Bürgerlichen ab 1924. Denn das ist nicht einfach nur durch einen Wahlsieg, durch Neuwahlen, einen Regierungswechsel herbeigeführt worden, sondern am Ende von 1923 hat man in Thüringen sogar versucht, mit den Kommunisten zusammen eine Regierung zu bilden. Dies war allerdings hochbrisante Sache, sehr instabil. Die Kommunisten, da wusste man auch nicht so genau, wollen die jetzt wirklich mitregieren oder haben die es nur genutzt, um ihren Putsch, den sie auch vorbereitet haben, in Thüringen noch einmal besonders gut in die Wege zu leiten. Und unabhängig von der Frage war ja in Bayern auch noch Hitler zur damaligen Zeit am Putschen, sodass, bevor die ganze Sache überhaupt sich irgendwie in eine Richtung festlegen konnte, die Reichswehr interveniert hat. Die Reichsregierung in Berlin hat das Militär nach Thüringen und auch nach Sachsen geschickt, wo wir ähnliche Verhältnisse hatten, und hat dadurch den Rücktritt der Regierung eingeleitet. Das ist nach wie vor ein hoch umstrittenes Feld. Wie genau das nun einzuschätzen ist, war das ein ehrlicher Versuch, eine Linksregierung, die Kommunisten in Verantwortung zu nehmen, oder war das Katastrophenpolitik, die unterbunden werden musste? Dort ist man bis heute noch zu keiner einheitlichen Meinung gekommen und deshalb ist das damals wie heute ein großer Skandal. Ja, und der andere Skandal war die frühe Regierungsbeteiligung der Nazis ab 1930. Ich erwähnte es schon, Thüringen war das erste Land, das die Nazis in die Regierung aufgenommen hat. Und weil auch schon früher die Nazis im Parlament zumindest wichtig waren, eine Mehrheit zu erlangen für die Bürgerlichen, hat hier auch der erste Parteitag der Nationalsozialisten 1925 in Weimar stattgefunden, nach dem Verbot der Partei. Und auch Hitler hat hier mitunter wieder seine ersten Reden halten können, nachdem er aus Landsberg entlassen war. War der Thüringer Landtag damals eigentlich ein wichtiger parlamentarischer Akteur in der politischen Landschaft in Deutschland oder eher so ein Parlament von vielen? Nun, zuvor, das muss man natürlich sagen, ein Parlament von vielen. Denn wir hatten dort mehr als 16 Länder sogar vertreten, über 20. Und dann war es auch nicht das Größte. Es war so an 6., 7. Stelle, also auch nicht so das prominenteste Land. Dann aber durch die brisanten Entscheidungen, die hier getroffen wurden, eine linke Mehrheit bis 1923, der Versuch einer kommunistischen Regierungsbeteiligung und die frühe Machteinbindung der Nationalsozialisten, hat dieses Land immer die Aufmerksamkeit der Nachbarländer und des Reiches auf sich gezogen. Also es war bei weitem nicht so bedeutend wie Preußen oder auch noch größere Länder wie Bayern oder Württemberg, aber es war immer wieder ein politischer Brennpunkt. Ich zitiere mal kurz was aus dem Kapitel Repräsentation, Inszenierung, Öffentlichkeit. Da heißt es an einer Stelle: Zugespitzt ging dem faktischen Machtverlust des Landtags von Thüringen ein scheinbarer voraus. In der Tat wurde er sowohl durch das thüringische Ermächtigungsgesetz und noch stärker durch das Übergreifen des präsidialen Notverordnungsregimes vorübergehend entmachtet. Allerdings wurden die teilweise erfolgreichen Bemühungen von Landtag und Opposition, aber auch die Etatarbeiten von 1932 von der Presse nicht mehr als Taten, sondern nur noch als selbstreferenzielle Kulthandlungen wahrgenommen. Die Öffentlichkeit hatte sich vom Parlament abgewandt. Was war denn da los? Warum kam es denn da auf einmal zu so einem Bedeutungsverlust? Nun, dem liegt ein einfaches Prinzip zugrunde, was damals wie heute seine Gültigkeit besitzt. Die Öffentlichkeit, am allermeisten so die Boulevardmedien und einschlägige Blätter, interessieren sich viel mehr für Skandale als für die skandalfreie Tagesarbeit. Wenn ein Parlament 6 Tage die Woche ruhig vor sich hin arbeitet und seine Ergebnisse liefert, ist das nicht so interessant, wie wenn am 7. Tag irgendjemand in einen handfesten Streit gerät, sich gar lautstark in die Haare bekommt oder gar handgreiflich wird. Und wenn dann an einem gewissen Punkt Journalisten, Tagesblätter nur noch über solche Dinge berichten, dann wendet sich die Öffentlichkeit in meinen Thesen von dem Parlament ab. So einfach ist das. Dem ging natürlich ein längerer Prozess voraus. Im Kaiserreich hat man teilweise die Parlamentsdebatten noch 1:1 in der Zeitung abgedruckt und diese wurden auch gelesen, aber nicht nur, weil Tinte und Papier teuer waren, sondern weil das auch ein mühsames Geschäft ist, was an den Leser hohen Anspruch stellt und der Leser aber auch seine Interessen gewandelt hat mit der Zeit der Massenmedialisierung und mit neuen Medien wie Kino, Rundfunk etc. konkurrieren musste, wurden die Artikel auch immer kleiner, immer griffiger und mussten immer mehr um die Aufmerksamkeit vieler Leser konkurrieren. Und so hat sich das Ganze eben von dieser bildungsbürgerlichen Tradition abgewandt zu einem stärker boulevardistischen, feuilletonistischen Interesse. Schmissige, skandalträchtige, reißerische Themen. Man sieht es heute auch an der Bild-Zeitung beispielsweise, die sich ja auch bemüht, komplexe Themen einfach runterzubrechen und in sehr griffige Überschriften zu übersetzen. Dies war damals auch so ein Massentrend. Und weil eben der Skandal mehr Zuhörer, Leser anzieht als die skandalfreie, routinemäßige Alltagsarbeit, hat sich die Öffentlichkeit von diesem Teil des Parlaments, der eigentlich den wichtigeren ausmacht, abgewandt. War das eine Entwicklung, von der zu dieser Zeit speziell Thüringen betroffen war, oder ging das anderen Parlamenten ähnlich? Das ist eine sehr spannende Frage. Meine erste Antwort darauf ist, man weiß es nicht, weil das eben so schlecht untersucht ist für die damalige Zeit. Es gab über 20 Parlamente, zu dreien. Thüringen ist jetzt erst eines davon geworden, liegen Arbeiten vor. Und zu den ersten beiden, die sind schon etwas älter, ist dieser Teil gar nicht untersucht worden. Wir wissen es nur über den Reichstag und über Thüringen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das nicht auf Thüringen beschränkt ist. Das wäre sehr merkwürdig, sondern dass das alle Parlamente betrifft. Aber hier ist noch massiv Arbeit für kommende Historiker zu tun. Können Sie anhand Ihrer Analyse erkennen oder vielleicht auch einschätzen, an welcher Stelle oder an welchen Stellen und auf welche Weise die historische Entwicklung in Richtung Nationalsozialismus und Diktatur hätte gestoppt werden können? Ich bin der Meinung, dass sich hierzu mehrere Punkte gezeigt haben. Natürlich konnte Thüringen alleine nicht eine Entwicklung stoppen, die im ganzen Reich oder zumindest an mehreren Stellen in Gang kam. Aber ich bin der Meinung, dass, wie ich schon erwähnt habe, der Zufall doch eine große Rolle gespielt hat. Dass, wenn die Nationalsozialisten beispielsweise in Thüringen nach 1932 noch ein Jahr länger ohne die Unterstützung von Hitler im Reich regiert hätten, sich die Wählergunst und auch die Koalitionspartner ganz schnell von ihnen abgewandt hätten und das Ganze auch mehr oder minder als, naja, ihr habt viel versprochen, aber nichts geleistet, abgeschlossen gewesen wäre. Es hätte auch abgewendet werden können, wenn vielleicht doch die beiden Lager, anstatt immer nur mit dem jeweiligen Koalitionspartner im Lager zusammenzuarbeiten, untereinander eine Mehrheit gebildet hätten, dann hätte man auch die Sache vielleicht noch schneller stabilisieren können. Und dann, das sind wiederum ganz wilde Thesen, was wäre gewesen, wenn diese Linksregierung 1923 funktioniert hätte, wenn wir mit denjenigen, die dieser Linksregierung wirklich hohes Potenzial attestieren und sagen, dass die Kommunisten nicht nur putschen wollten, wenn wir denen zustimmen und sagen, wer weiß, vielleicht hätte man hier es geschafft, den linken Rand auch in die Republik heranzuführen und hier ein basisdemokratisches Fundament für die Republik hätte legen können. Vielleicht hätte das auch geklappt. Aber wie gesagt, da lehnt man sich weit aus dem Fenster. Aber es ist reizvoll, darüber nachzudenken. Dass Sie so ein dickes Buch über den Thüringer Landtag schreiben, zeigt ja im Grunde schon, dass Sie ein recht politischer Mensch sind. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, inwieweit sich das trennen lässt. Also inwieweit Ihre eigene politische Persönlichkeit Einfluss nehmen kann oder Einfluss nehmen darf auf die Gestaltung eines Buches, das ja eigentlich einen objektiven, fachlich, sachlich, wissenschaftlichen Charakter haben sollte. Lässt sich das trennen? Es sollte und muss sich eigentlich trennen lassen für einen Historiker, der wirklich versucht, ein faires, ausgewogenes Urteil zu fällen, das auch Bestand hat, egal aus welcher Richtung gerade der politische Wind weht. Daran habe ich mich ja nun versucht, nicht zu orientieren, wenn ich meine Arbeit schreibe, sondern ich habe wirklich versucht, die Sache so objektiv es geht zu betrachten. Natürlich kann man nicht, wie Ranke gesagt hat, schreiben, wie es wirklich gewesen ist. Denn wir sind Menschen, an unseren Standpunkt gebunden, subjektiv und sind immer irgendwie beeinflusst. Aber man kann sich eben bemühen, möglichst viele Perspektiven in den Blick zu nehmen, möglichst viele Stimmen auch zu Wort kommen zu lassen, auch wenn man ihnen selbst nicht zustimmt, um ihnen wenigstens Raum zu geben. Und das war mir persönlich mein besonderes Bedürfnis. Und da ist von Seiten meiner Betreuer bei dieser Doktorarbeit dieser Teil auch gelobt worden, dass er mir gelungen sei. Und ich hoffe, dass es ebenfalls der Leser so empfinden wird. Eigentlich erübrigt sich die nächste Frage, denn wir haben es im Gespräch jetzt schon relativ ausführlich gemacht. Ich stelle sie aber trotzdem nochmal. Sind Sie auch heute noch interessiert an parlamentarischen Prozessen oder reicht es dann auch irgendwann? Das ist eine sehr schöne Frage. Ich habe bestimmt kein Interesse mehr, eine zweite Doktorarbeit über den nächsten Landtag zu schreiben. Aber mein Interesse an Politik und parlamentarischen Vorgängen ist durch die Doktorarbeit gewachsen und geschärft worden. Es ist zwar jetzt nicht Thema dieses Buches, aber trotzdem würde mich interessieren, wie es dann nach 1933 mit dem Thüringer Landtag weiterging. Also die Landtage tagten noch eine ganze Weile weiter, allerdings unter veränderten Bedingungen, unter sehr stark veränderten Bedingungen. Sie wurden genauso zusammengesetzt wie der Reichstag nach dem Fast-Wahlsieg der Nationalsozialisten bei den stark manipulierten und eingeschüchterten Märzwahlen 1933. Und dann waren es auch mehr oder minder Akklamationsveranstaltungen, wo die neuen Machthabern gehuldigt wurde. Der Landtag tagte noch ein paar Mal im Mai, aber eben unter ganz stark veränderten Bedingungen, die ich in dem Buch auch behandle, und dann gar nicht mehr. Es war am Anfang nicht ganz klar, wie es damit weitergehen sollte. Ein paar haben darüber diskutiert, das noch irgendwie in die Gauss-Strukturen der Nationalsozialisten zu überführen, aber irgendwann hat man dann tatsächlich die Sache einfach wirklich abgewickelt, enden lassen. Die Landtage wurden sang- und klanglos aufgelöst. Ende 1933 und nur noch der Reichstag existierte tatsächlich weiter. Aber auch dieser hat nicht mehr wirklich frei debattiert. Die Mitglieder wurden ernannt. Das waren eigentlich so Posten, die man sich zugeschanzt hat, weil die Diäten ein ganz guter Zusatzverdienst waren. Und dann gab es Scheindebatten und Scheinentscheidungen, um denen noch so ein bisschen demokratisches Gepräge zu geben. Wir sind jetzt ordentlich durch das Buch durchgerauscht und das wirklich zu lesen dauert dann noch ein ganzes Weilchen länger als so ein Interview, wo man nur die einzelnen Aspekte anschneiden kann. Nichtsdestotrotz oder vielleicht sogar gerade deswegen möchte ich Ihnen abschließend noch die Möglichkeit geben, eventuelle Versäumnisse zu beheben. Gibt es was, was ich Sie nicht gefragt habe, was Sie aber zum Thema unbedingt noch loswerden möchten? Ich möchte gerne noch betonen, dass das nicht nur ein politisches Buch ist, sondern dass es eben auch ein alltagsgeschichtliches Buch ist, dass es den Landtag aus verschiedenen Aspekten in den Blick nimmt. Das heißt, wer also nicht unbedingt Lust hat, 500 Seiten zu lesen und vielleicht auch im ersten Moment auch gar nicht so an hardcore landespolitischen Ereignissen orientiert ist, der findet in dem Buch auch Kapitel über alltägliche Sachen, über Beerdigungen, auch teilweise über parlamentarische Bierabende, journalistische Kapitel, Staatsempfänge und all solche Sachen, sodass ich denke, dass ich neben dem konsequenten Durchlesen von Anfang bis Ende auch so das schwerpunktmäßige Lesen, was interessiert mich, lohnen würde.